Drei Tage und drei Nächte fuhren die beiden nun schon mit einem Waltaxi immerzu Richtung Norden. Waltaxis, das sind Wale, die seit Jahrhunderten jedes Jahr denselben Weg zurücklegen und für etwas zu essen auch gern ein paar kleine Passagiere mitnehmen. Um mit einem dieser Taxis fahren zu können, muss man zuerst durch das riesige geöffnete Maul einsteigen. Ein Netz hinter den Barten, also den Zähnen des Wales, verhindert dann das Abrutschen in den Magen des Tieres. Einige Wale haben sich sogar bereit erklärt, ihren Innenraum mit einigen Stühlen, Betten und Tischen bewohnbar zu machen. So kann man mehr oder weniger gemütlich längere Reisen überstehen. Wem die stickige Luft im Inneren des Wales nicht gefiel, konnte natürlich auch durch das Blasrohr auf deren Rücken gelangen und auf das weite Meer schauen. Nivi, der bis zur Abfahrt nichts weiter verraten wurde, wurde vorher allerdings noch ein Brief in den Briefkasten ihrer Wohnung gesteckt. Malia ist schon nach dem ersten Tag seekrank geworden und hoffte seitdem nur noch darauf, so schnell wie möglich wieder an Land zu gehen. Malik aber genoss die Fahrt. Den ganzen Tag saß er auf dem Rücken des Wales und ließ sich den Wind durch das Fell wehen. Hin und wieder entdeckte er sogar andere Wale, die mal mit, mal ohne Fahrgäste freundlich mit der Schwanzflosse grüßten. Sobald es aber dunkel wurde, ging Malik in seine kleine, nur spartanisch eingerichtete Kabine und bereitete sämtliche Geschichten, Sagen und Karten über die Pirateneichhörnchen vor sich aus, die er mit an Bord schleppen konnte. Dann, als der Morgen des vierten Tages anbrach, hörte Malia endlich das lang ersehnte Land in Sicht! An der Küste Südamerikas angekommen, bedankten sich die beiden noch schnell bei ihrem Waltaxi und wünschten ihm eine gute Weiterfahrt. Malia, die nun endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, ließ sich erschöpft in den Sand fallen, schloss die Augen und versuchte Malik zu folgen, der sogleich seinen Plan vorlas. Also, wir befinden uns im Augenblick am südlichsten Punkt Südamerikas, an einer kleinen Anlegestelle ganz in der Nähe des Möwenortes Balia. Zweimal wöchentlich dockt hier eines der Waltaxis an, um Fische mit den Möwen aus den verschiedensten Fanggebieten auszutauschen. Malia, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ach, tut mir leid, ich bin einfach noch zu geschafft von der langen Reise. Sei bitte so lieb und rede weiter, ja? Etwa 600 Kilometer nordöstlich von hier entfernt befinden sich die Falklandinseln. Meines Wissens leben dort die Kontaktpersonen der Pirateneichhörnchen, diese Pappnasen. Unser Expeditionstrupp sollte gestern angekommen sein und in der nächsten Zeit auf sie treffen. Und warum sind wir dann nicht dorthin gefahren? Du wolltest doch direkt zu den gefährlichen Pirateneichhörnchen. Auf den Falklandinseln sind sie sicher nicht. Ich bin während der Überfahrt nochmal alle Aufzeichnungen, die ich schleppen konnte, durchgegangen. Dabei hat sich mein Verdacht erhärtet, dass sie auf diesem Kontinent etwa ein bis zwei Tagesmärsche Richtung Nordwesten entfernt einige ihre Außenlager aufgeschlagen haben müssten. Oh, na dann, auf geht's. Nach einer kurzen Rast ging es auch schon los. Voran stolzierte Malik, der eine selbstgemalte Karte vor sich hielt und die ganze Zeit versuchte, markante Punkte der Umgebung auf ihr wiederzufinden. Einige Schritte entfernt schlürfte Malia, der es nur langsam wieder besser ging. Schon nach einigen Stunden war der flache Strand großen Bergen gewichen, deren Spitzen nur hin und wieder etwas Schnee trugen. Alles um sie herum war von Gräsern, kleinen Sträuchern und einigen Bäumen bewachsen. Da Malia und Malik von ihrer Antarktis nur ödes Weiß und Grau gewohnt waren, kamen sie aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Erst als der Abend anbrach, bemerkte Malia, dass sie nun schon zum dritten Mal an ein und demselben Findling vorbeigelaufen waren. Und sie wunderte sich. Ach Malik, jetzt laufen wir schon stundenlang erst in die eine und dann in die andere Richtung. An dem Stein da hinten sind wir heute sogar schon dreimal vorbeigekommen. Bist du dir wirklich sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich bin ich mir sicher. Sieh doch selbst. Am großen Fluss links, dann entlang dem Bergrücken zu den verästelten Bäumen und dann... Moment, hier stimmt was nicht. Die Bäume haben wir schon vor langer Zeit hinter uns gelassen. Aber weit und breit ist kein See zu sehen. Was für ein See? Ein großer, kleeblattförmiger See, der vor einem Berg mit drei ganz markanten Spitzen liegt. Oje, Weißt du, was das heißt? Was soll das heißen? Das heißt, dass ich gerade nicht weiß, wohin wir gehen müssen. Wir haben uns verlaufen. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns erstmal setzen. Ich möchte die letzten Sonnenstrahlen noch einfangen, um meine Aufzeichnungen noch einmal durchzugehen. Vielleicht fällt mir dann ein, wie der Weg ist. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, nur ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Deine Mutter schuftet hart, dein Vater trinkt zu viel und lallt dann immer, das Leben wär kein Spiel. Du willst was sagen, doch hier ist kein offenes Ohr, willst Zusammenhalt, doch Trennung steht bereits bevor. Immer streiten sie sich, es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, noch ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Du bist ganz gut, doch die Schule liegt dir nicht, nur weil du anders als die anderen bist, bist du ihr Bösewicht. Der Lehrer sagt, dein Schulwechsel bleibt dir wohl nicht erspart, doch das heißt in die nächste Stadt, das wäre ja ganz schön hart. Immer ärgern sie dich, es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, noch ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Das Abgangszeugnis in der Hand, davon hast du immer geträumt, hast so viele Jahre bereits auf Schulbänken versäumt. Auf einmal ist es ruhig, keiner da, der dir was sagt. Ist das Freiheit, nicht zu wissen, wo ein Mann zu gehen hat? Wie weiter weißt du nicht? Es ist fürchterlich. Das Leben ist ein Wanderpfad, weder krumm noch kerzengrad, nur ohne Karte, die dir sagt, wohin der Weg dich bringen mag. Meine Hand, ich lauf mit dir, zusammen schreckt uns kein wildes Tier. Zusammen ist nicht immer Nacht, es geht weiter, du wirst sehen, wer doch gelacht. Ach, es hat keinen Zweck. Ich weiß einfach nicht, wohin wir gehen müssen. Malik! Oh! Was ist denn los? Malik! Beweg dich bloß nicht! Hinter dir ist ein riesiges Monster! Ein Monster? Da drüben. Oh! Der sieht ja fast aus wie ein Eisbär aus den Schulbüchern. Nur irgendwie brauner. Pass auf! Ich werde ihn jetzt fragen, wie wir zu diesem Berg kommen, ja? Bist du denn verrückt? Was ist, wenn er dich angreift? Kleine Pinguine frisst er sicherlich am liebsten. Mach dir da mal keine Sorgen. Woher soll er denn wissen, dass wir Pinguine sind? Vielleicht denkt er sogar, dass wir diejenigen sind, die ihn am liebsten zum Nachtisch verspeisen. Wenn ich ihm nur weismache, dass wir genauso gefährlich sind, oder besser noch, viel gefährlicher, dann wird er mir sicher nichts tun. Und wenn er dir nicht glaubt, was du ihm vorspielst, was ist, wenn er dich angreift? Keine Ahnung. Lenk ihn ab. Wirf ihm einfach unsere Reiseverpflegung hin. Fische wird er sicherlich lieber essen als mich. Malik, bitte. Oh nein, er ist schon weg. Ich hoffe, sein Plan geht auf. Alles bestens. Ich habe gerade mit Bernd, dem Braunbären, gesprochen. Der war sogar ganz nett und ich glaube, dass er selbst, wenn er richtig Hunger hätte, uns nichts hätte tun können, weil er, wie er sagte, Vegetarier ist. Wege was? Nein, Pflanzenfresser oder so. Jedenfalls war er gerade auf der Suche nach einigen Wildkräutern und hat mir sofort geholfen, als ich ihn angesprochen habe. Wir sind, wie er meinte, gar nicht mal so falsch gelaufen. Wir müssen uns jetzt nur etwas weiter links halten, dann würden wir auch bald auf den See, den wir suchen, treffen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wollen wir dann dort unser Zelt aufschlagen? Ich bin schon todmüde von dem ganzen Hin- und Hergelaufe. Ja, das wird wohl besser sein. Weißt du, was der gemacht hat, als ich ihm gesagt habe, dass wir die Piratenarchhündchen suchen? Der hat mich einfach ausgelacht und mir gesagt, dass er noch nie etwas von diesen Wesen gehört hat. Dass er aber Eichhörnchen im Piratenkostüm sehr lustig finden würde. Scheinbar können sich diese Piraten hier sehr gut verstecken. Wir müssen also auf der Hut sein. Ich schlage vor, wir richten heute eine Nachtwache ein.